steht. Ist es wirklich schon so spät? Soll das heißen, ja, ihr Leut, mit dem Paul ist Schluss für heut. Paulchen, Paulchen, mach doch weiter, jag das Männchen auf die Leiter. Säg und pinsle bunt die Wände, treibe Scherze ohne Ende. Machst ja manchmal schlimme Sachen, über die wir trotzdem lachen. Denn du bist, wir kennen dich, doch nur Farb- und Pinselstrich. An der Uhr gedreht, ist es wirklich schon so spät? Schade, dass es sein muss, ist für heute wirklich Schluss. Ist nicht alle Tage. Ich komm wieder, keine Frage. Doch, für heute ist wirklich...